Der Weltflughafen Rhein-Main bei Frankfurt wurde von General der Flieger Milch dem Verkehr übergeben. Im Auftrage und auf Befehl meines Oberbefehlshabers, Generaloberst Göring, habe ich Ihnen allen seine besten Grüße für diesen neuen Flug- und Luftschiffhafen zu überbringen. Zwei Luftschifflinien nach Nord- und Südamerika und mehr als ein Dutzend Flugzeugstrecken in alle großen Städte Europas und nach Übersee beginnen und enden in diesem größten Flugbahnhof des Kontinents. Ich bin mega zurzeitig. Die Seele aus dem Leibe. Der Neger geht zurück. Er ist angelockt. Amerika hat ihn zu Boden getragen. Der Kopf ist sehr hoch. Der Mann ist sehr hoch. Er ist aus. Aus. Aus. Aus. Aus. In der 11. Runde hat Max Schmeling den größten Triumph seines ganzen ruhmreichen Boxerlebens erwonnen. Er hat so nun schwer ausgenockt. Achtung, die Absage. Max Schmeling, der Hochsieger. Ruhe! Der Meister Super kommt. Bravo. Da bin ich, der Meister Super. Der Meister Super aus der Gilde der trennsicheren Telefunken. Den Telefunken Meister Super nennt man mich. Kennen Sie meinen Meisterbrief, den man mir verliehen hat? Hören Sie bitte genau her. Meisterbrief. Dem neuen Telefunken Dreiröhren Super wird hiermit durch Meisterbrief bescheinigt, dass ihm aufgrund seines vierfachen Superschutzes und seiner trennbesseren H-Eisenspulen die Meisterschaft im Rundfunkempfang zuerkannt wurde. Für Weltempfang der Telefunken Meistersuper.